Er überbringe eine Botschaft der Hoffnung, so der Luxemburger. Griechenland habe eine kritische Hürde genommen und sei auf einem guten Weg. Je crois que la Grèce a franchi un cap critique et qu'elle peut se remettre sur la bonne voie. Die kritische Hürde, von der Juncker sprach, war eine dringend benötigte Zahlung des Europäischen Rettungsfonds ESM. Nach monatelanger Pause hatte das hochverschuldete Griechenland zum ersten Mal seit langem wieder Geld aus dem im Sommer 2015 ausgehandelten dritten Hilfspaket erhalten. 7,5 Milliarden Euro, die der Fonds nach entsprechendem Beschluss der Eurofinanzminister im Juni freigegeben hatte. Laut ESM-Chef Regling eine Anerkennung für das geleistete Reformpensum, für Kommissionschef Juncker ein Beweis dafür, dass Europa und speziell die von ihm geführte Behörde den Griechen auf ihrem schwierigen Weg zur Seite stünden. Tout au long de ce chemin, l'Union européenne sera aux côtés de la Grèce. Junkers warme Worte wurden in Athen mit Wohlwollen registriert, doch sie täuschten kaum darüber hinweg, wie ernst die Lage in Wahrheit noch immer ist. Zwar scheint sich die griechische Wirtschaft schneller zu erholen als gedacht, 2017 erwarten die Experten sogar zum ersten Mal ein kleines Wachstumsplus nach vielen Jahren der Rezession. Auch die Arbeitslosigkeit ist dank des Tourismusbooms etwas zurückgegangen, bleibt allerdings mit knapp 23% auf hohem Niveau. Was den Geldgebern wirklich Sorgen macht, ist die Tatsache, dass der Reformeifer der Regierung Tsipras quasi im Windschatten von Brexit und Flüchtlingskrise nachzulassen droht. Bittet man die sogenannten Institutionen um eine Zwischenbilanz, erhält man höchst unterschiedliche Zahlen. So haben die Griechen laut EU-Kommission bis jetzt höchstens 60% der vor einem Jahr vereinbarten Reformen umgesetzt. Der Internationale Währungsfonds IWF, der noch immer nicht über seine Teilnahme am dritten Hilfspaket entschieden hat, spricht von höchstens 20%. Ein Problem, so beschwichtigt ein hochrangiger Vertreter der Eurozone, sei diese Verzögerung derzeit aber noch nicht. Dank der letzten Überweisung drohe momentan kein Liquiditätsengpass. In Brüssel steigt trotzdem die Nervosität. Ein ähnliches Drama wie im Sommer 2015 würde man angesichts der aktuellen Problemlage gerne vermeiden. Eurogruppenchef Dijsselbloem erhöhte beim Ministertreffen in Bratislava Anfang September deshalb den Druck. More progress is needed and we strongly encourage the Greek government to speed up the implementation of the remaining milestones. Mehr Fortschritt sei nötig, ermahnte der Niederländer die Regierung in Athen. Man empfehle dringend, die noch offenen Meilensteine, sprich Spar- und Reformmaßnahmen, schneller umzusetzen. Gemeint sind unter anderem weitere Verkäufe von Staatsbetrieben, der Umbau des Energiesektors und eine unabhängige Bankenaufsicht. Finanzminister Tsakalotos, der in Brüssel nach wie vor viel Vertrauen genießt, ist nun am Zug. Am 10. Oktober steht die nächste Eurogruppe auf dem Programm und dann wollen die Kollegen Taten sehen. Genügt ihnen nicht, was er auf den Tisch legt, kostet das den Minister bares Geld. Tsakalotos müsste dann nämlich auf den zweiten Teil der im Juni genehmigten Hilfstranche in Höhe von 2,8 Milliarden Euro verzichten. Dass er dies freiwillig tut, glaubt auf EU-Seite niemand.